IMC India Meets Classic, eine Sendung für indisch-klassische Musik. IMC bietet Ihnen ein monatliches Hör- und Leseangebot mit Werken indischer Musikmeister, Raga-CDs, Festival-Reports und Special Features. Über die Website Ihres Radiosenders oder mit einem Besuch bei IMC im Internet finden Sie in deutscher und englischer Sprache weitere Infos zu den Musikmeistern, zu indischen Instrumenten, dem Musiksystem Indiens und vorgestellten CD-Titeln. IMC India Meets Classic wird auch im Podcasting-Verfahren im MPEG-Format als Download angeboten. Stellen Sie sich Ihr ganz individuelles Radioprogramm zur indisch-klassischen Musik zusammen unter www.imcradio.net, imcradio.net. Sehr verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, ich heiße Sie herzlich willkommen bei IMC India Meets Classic, eine Sendung für indisch-klassische Musik. Mein Name ist Lothar Meyer. Es freut mich, für Sie heute den Themenschwerpunkt Ganztagesragas zu präsentieren. Wir orientieren uns dafür an der Tages- und Nachtspielzeit der Ragas im indischen Musiksystem. Wie in all unseren Sendungen Raga-CDs des Monats hören Sie Beispiele original indisch-klassischer Musik, gespielt von den renommiertesten Musikmeistern Indiens. Beachten Sie auch die Hinweise zu unserem Hörertelefon und Internetangebot in dem weiteren Verlauf der Sendung. Zum Thema Ganztagesragas werden in verschiedenen Literaturquellen die Ragas Pelu oder Pelo, Kaffi, Mand, Dani oder der Raga Bhairavi genannt. Stellvertretend wollen wir uns mit den Hörbeispielen zur heutigen Sendung auf den Raga Pelu und Raga Kaffi beschränken. Den Raga Bhairavi, der im indischen Musiksystem auch als Morgenraga definiert ist, haben wir bereits in einer unserer früheren Sendungen präsentiert. Sie finden die Details in unserem Online-Archiv. Kennzeichnend für alle Ganztagesragas ist, dass sie der leichten Klassik, Indian Light Classical Music, zugeordnet werden. Dazu etwas später das besonders schöne Gesangsbeispiel eines Tumri von Shobha Gurtu, die in den Geschichtsbüchern Indiens als Tumri Queen verewigt ist. Raga Pelu ist ein Fünfton-Raga in einer pentatonischen Skala und Raga Kaffi ein Siebennoten-Raga, ein vollständiger Raga, Sampurna. Zunächst als Solist Ali Akbar Khan mit dem Ganztages-Raga Pelu. Keinem geringeren als dem Violinisten Sir Yehudin Menuhin ist es zu verdanken, dass er Ali Akbar Khan in den Westen einführte. 1955 präsentierte er sich erstmalig in einem Konzert im Museum of Modern Art in New York der Weltöffentlichkeit. Ali Akbar Khan und sein Instrument, die Sarod, ein 25-seitiges indisches Instrument, stellten wir in unserer Sendung Morgenragas Teil 2 bereits vor. Die folgende Aufnahme vom 15. Dezember 1965 stammt aus dem Tonarchiv von All India Radio und wurde 1997 veröffentlicht von SCI Supercassettes Industries Limited in der T-Series. Für die Tonqualität bitten wir um Verständnis. Thank you. Aus der T-Series von SCI Supercassettes Industries Limited hörten wir All India Radio Archival Release Ali Akbar Khan Sarat Volume 5 mit dem Ganztages-Raga Pilu, eine Aufnahme vom 15. Dezember 1965 und von SCI im Jahre 1997 auf CD veröffentlicht. Zum Vergleich des soeben gehörten Beispiels mit Ali Akbar Khan wollen wir den Ganztages-Raga Kaffee hören, mit einer eigenen Raga-Komposition von Pandit Ravi Shankar aus den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts, der Raga Pallas Kaffee. Pallas oder im indischen Sanskrit Pallasa heißt in der Übersetzung etwa Flamme des Waldes, Flame of the Forest. In seiner ursprünglichen Bedeutung bezeichnet der Name die Baumblüte Buthea monosperma, ein 50 Fuß hoher Blattbaum mit hell orange-rotfarbenen, breitblättrigen Blüten. In der ayurvedischen Medizin werden sie zur inneren Behandlung von Diarrhoe und Magenbeschwerden eingesetzt. Äußerlich können sie bei verstärktem Haarausfall angewendet werden. Das Wort Kaffee stammt aus dem Urdu, der Landessprache Pakistans. Urdu ist mit dem Hindi eng verwandt. Beide Sprachen vermischen sich im Hindustani. Normalerweise wird Kaffeemusik mit dem Sufi-Orden, einer spirituellen Ausprägung des Islams, in Südasien in Verbindung gebracht. Als Kaffee wird auch die klassische Form der Sufi-Dichtung bezeichnet, einer religiösen Form der Dichtkunst. Sie hat ihren Ursprung im Punjab, in Pakistan. In der musikalischen Bedeutung und Beziehung zur indischen Musikkultur Nordindiens repräsentiert Kaffee das Genre der leichten klassischen Musik. In einigen Quellen wird der Raga Kaffee auch als Mitternachtsraga geführt. Ein Kaffee-Raga gehört dem Kaffee-Tat an. Es ist eines der 10 Grundschematas, das nach dem indischen Musikwissenschaftler Vishnu Naraja Bhaktande im 19. Jahrhundert definiert wurde. Den 10 Tats lassen sich die Mehrzahl der Ragas zuordnen, von einigen Ausnahmen abgesehen. Die Unregelmäßigkeiten erklären sich daraus, wie es bereits Matanka Muni, einer der frühen Musiktheoretiker, zwischen dem 17. und 16. Jahrhundert vor Christus in seinem Brihadeshi der ersten Abhandlung über das musiktechnische System der Ragas zusammenfasste, dass Ragas keine statischen Gebilde sind. Matanga beschrieb die Ragas als »the minds of men«, als das Gedächtnis der Menschheit. Im Brihadeshi werden erstmalig die indischen Noten, die Sargam Syllables, eingeführt. Der Kapha-Raga besteht aus allen sieben indischen Hauptnoten Sa, Re, Ga, Ma, Pa, Da, Ni und das um eine Oktav höher liegende Sa. In der Klassifizierung der aufsteigenden wie absteigenden Skalen, den Jatis, gehört Kapha zu den vollständigen Ragas, Sampurna. Das Jugglebandy, das Duettspiel, erfährt seit längerem in Indien eine große Beliebtheit. Für den Zuhörer ist es spannend zu beobachten, wie sich zwei Musikmaestros, ob im instrumentalen Spiel oder indischen Gesang, bei der Interpretation eines Ragas, die zu 90% aus Improvisation besteht, miteinander im Einklang oder kontrapunktisch agieren. Besonders, wenn zwei so herausragende Meister ihres Faches wie Ravi Shankar auf der Sitar und Ali Akbar Khan auf der Sarod aufeinandertreffen, den wir in unserem ersten Beispiel als Solisten hören konnten. Der Raga Palas Kapha ist auf der CD Jugglebandy Ali Akbar Khan and Ravi Shankar veröffentlicht, in 1999 von RPG Music International Limited, The Gramophone Company of India Limited, Kolkata, Indien. Thank you. Thank you.